zusammen. Ihr hört Code Red hier auf dem Freien Radio Stuttgart auf den Frequenzen 99,2 sowie 102,1 MHz im Kabelnetz. Und im Internet kann man uns hören auf code-red-fm.de oder freies-radio.de. Und das jeden Samstag 22 bis 1 Uhr, heute mit Outtake und Royal Flash im Strictly Vinyl Back-to-Back. All night long bis 1 Uhr. Ihr könnt hier natürlich anrufen 0711 6400 3x4. Ansonsten habt Spaß, bleibt dran bei Code Red. 3 o'clock in the morning. And on and on and on and on. 3 o'clock in the morning. On and on and on and on and on. We'll be right back. Ihr hört immer noch Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart 99,2, 102,1 im Kabel und weltweit streamen beim Internet unter www.freies-radio.de und www.code-red-fm.de. An dieser Stelle gehen Grüße raus an einen sehr geschätzten Kollegen Chris. Das ist für dich. Wir sehen uns nächste Woche. Und auch allen weiteren Zuhörern viel Spaß, Outtake und Royal Flash im Strictly Vinyl Back to Back. We'll be right back.

culture. Weniger halbwegs unbekanntes Fernsehzitat zu zitieren, es ist genullnau Uhr. Ihr hört immer noch Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart, 99,2 MHz, 102,1 MHz im Kabelnetz und weltweit streambar im Internet unter www.freies-radio.de und coderedfm.de. Uns gibt's jeden Samstag 22 bis 1 Uhr. Heute mit Royal Flash und Outtake im Back to Back. Und ihr könnt weiterhin hier anrufen 0711 6400 und 3x4. Ansonsten bleibt weiterhin dran. Code Red. Yeah. Yeah. A little bit soon. We'll be right back. going down. We'll be right back. We'll be right back.

Sommerpause. Ihr könnt uns nächsten Samstag wieder hören. Wie gewohnt, 22 bis 1 Uhr. Dann mit einer Special Show. Und zwar mit dem Triforce Sound System. Das heißt, für euch geht's Reggae und Dancehall to the fullest. Also schaltet nächsten Samstag wieder ein, 22 bis 1 Uhr, Code Red auf dem Freien Radio für Stuttgart. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend oder eine wunderschöne gute Nacht, wie auch immer. Macht's gut, aber nicht so oft. Tschüss. Advanced technology. Cool.